Barcelona, Summer in the City. Der Sommer ist da und zwei Kräfte ringen miteinander. Die alte Normalität und die neue alte Normalität. Barcelona, Niemandsland, Kontrabande FM 91.4. Am Morgen des Dienstag wecken mich Flugzeugmotoren. Es sind die Löschflugzeuge der Feuerwehr der Generalitat. Sie brausen im Tiefflug über die Dächer der Stadt. Das Hinterland steht in Flammen. Barcelona, Sommer in der Fun City. Touristen fliegen ein und bringen uns die neuesten Covid-19-Varianten. Party, Party in Barcelona. Billig, billig. Ryanair. Mit Gebrüll und Händeklatschen, Marihuana und Büchsenbier am Strand. Scheiß Anwohner, ruft ein Knabe im Paris Saint-Germain-Trikot und zeigt den Menschen auf den Balkonen den Stinkefinger. Stört uns nicht beim Partyfeiern, ihr Arschgeigen. Die Anwohner trösten sich mit dem Gedanken, dass die Partyfuzzis im Morgengrauen vielleicht von den stadtbekannten Intensivtätern ausgeraubt werden. Barcelona, Summer in the City. Freitag, der Naturschutzpark von Cap de Creus in Nordkatalonien steht in Flammen. Aber immer noch machen Leute blöde Witze über Greta Thunberg. Auf dem Weg zum Radio kommen mir große Touristengruppen entgegen. Welche Covid-Variante haben Sie denn mitgebracht, möchte ich Sie am liebsten fragen. Die Delta-Variante oder die aus Indien? Ja, ich weiß, es ist zynisch und ungerecht, aber irgendwie ist einem diese Welt im Moment nicht mehr ganz geheuer. Mit all diesen Seuchen, Waldbränden und Flutkatastrophen. Dostojewski hat einmal gesagt, die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen. Genau das ist geschehen. Und dann kommt noch der Spiegel an die Kioske und titelt Aufstand gegen den alten weißen Mann. Aha, denke ich, die verkaufen jetzt auch diesen pseudolinken antirassistischen Rassismus von dem Märchen, dass die Probleme der Welt und des Kapitalismus im Alter und der Hautfarbe weiß begründet lägen. Da sieht man auf dem Titelbild ein Denkmal eines weißen alten Mannes, das von fidelen BLM- und LTGBI-Aktivisten geschleift wird. Schwule und Schwarze kämpfen gegen alte Weiße. Die Rassifizierung aller Probleme ist eingetreten. Das ist der gequirlte Dumpfbacken pseudorevolutionäre Blödsinn, den die neuen Hassprediger auf die Menschen loslassen. Rassenkriegstreiberei. Und sie sind beleidigt, wenn man ihnen das sagt. Das ist die Toleranz, die ist zu weit gegangen. Barcelona, Summer in the City. Der Blues geht weiter, die Verblödung geht weiter. Der Untergang des Planeten geht weiter. Seien Sie trotzdem willkommen im Niemandsland. Es ist Juli 2021. Die Zukunft ist nicht mehr, was sie einmal war. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskart. Ich führe Sie jetzt 2 Stunden durch die heutige Sendung. We'll be right back. späte Anerkennung. Spaniens Umgang mit der Franco-Diktatur. Spanien will 46 Jahre nach dem Ende der Franco-Diktatur den Opfern und ihren Nachfahren Anerkennung zukommen lassen. Vielen kommt das zu spät. Endlich, 85 Jahre nach dem faschistischen Putsch gegen die Zweite Spanische Republik und 46 Jahre nach Ende der daraus hervorgegangenen Diktatur unter General Francisco Franco, soll den Opfern Anerkennung und Wiedergutmachung zuteil werden. Besser spät als nie, sollte man meinen. Doch so einfach ist es nicht. Die Angehörigen der Opfer von Massenmord, politischer Säuberung und Repression haben zu lange gewartet. Zu lange wurden sie immer wieder vertröstet und zu lange wurden sie mit der Suche nach ihren verschwundenen Angehörigen alleingelassen. Um von Gerechtigkeit, von der gerichtlichen Verfolgung derer, die für die Gräueltaten verantwortlich waren, ganz zu schweigen. Zugegeben, besser spät als nie. Doch für so manches ist es eben einfach doch schon zu spät. Von den Tätern leben nur noch wenige. Para buscarte, tengo necesidad de verte, de oírte, de hablarte. Die Hinterbliebenen der Opfer werden kaum mehr die Genugtuung haben, Zeugen einer Gerichtsverhandlung zu werden, zumal sich die spanische Justiz unter Berufung auf ein Amnestiegesetz aus dem Jahre 1978, das gleichermaßen den demokratischen Widerstand wie die faschistischen Schergen betraf, weigerte, Klagen anzunehmen. Und das selbst dann noch, als die Vereinten Nationen Spanien dafür rügten. Para no quererte olvidar, porque el trocito de felicidad fuiste tú quien me lo dio a probar. El aire huele a ti, mi casa se cae porque no está aquí. Mi sábana, mi pelo, mi ropa te buscan a ti. Mis pies son como de cartón que voy arrastrando por cada rincón. Mi cama se hace fría y gigante y en ella me pierdo yo. Mi casa se vuelve a caer, mis flores se mueren de pena. Mis lágrimas son charquitos que caen a mis pies. Te mando besos de agua que hagan un hueco en tu calma. Te mando besos de agua pa' que bañen tu cuerpo y tu alma. Te mando besos de agua para que curen tu herida. Te mando besos de agua de esos con los que tanto te reías. Muchas gracias. Bienvenido. Es bleibt zu hoffen, dass der spanische Staat zumindest mit dem Versprechen ernst macht, jetzt die Suche nach den Opfern zu übernehmen. Bisher graben die Angehörigen und ihre Verbände alleine. Finden sie die Überreste der Opfer der Faschisten, weigern sich Polizei und Justiz zumeist, davon Kenntnis zu nehmen. Verjährt, Amnestie! Jetzt soll endlich, wie in Deutschland und Italien, die Verherrlichung des Frankismus verfolgt werden. Das wird sicher ein Kräfteringen, denn in Spanien ist durchaus umstritten, was der Faschismus war. Für die Rechte und dort nicht nur für die Extremisten war Franco vielleicht etwas autoritär, aber die Republik war rot und damit viel schlimmer. So fehlt es an einer breit getragenen Erinnerungskultur. Bleibt zu hoffen, dass diese noch entstehen kann und es zumindest dafür nicht auch schon zu spät ist. Mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca a on estem tots lligats. Si no sabem desfent-se'n, mai no sabrem caminar. Si estirem tots, ella temps no pot durar, segur que tomba, tomba. tomba ben corcada, deu ser ja, si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si es tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja, si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Ein neues Gesetz soll die Franco-Diktatur aufarbeiten und die Opfer in den Mittelpunkt stellen. Erstmals wird die Verherrlichung des Regimes strafbar. Madrid. Die spanische Koalitionsregierung aus Sozialisten und Linksalternativen unter Pedro Sánchez hat am Dienstag ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Franco-Diktatur aufarbeiten soll. Das Gesetz des demokratischen Gedenkens verspricht den Opfern des Bürgerkrieges in den 1930er Jahren und der anschließenden Diktatur, die bis zum Tod von General Francisco Franco 1975 dauerte, Anerkennung und Wiedergutmachung. Das Gesetz stellt die Opfer der Diktatur in den Mittelpunkt, erklärte der zuständige Minister Felix Bolaños. Opfer des Frankismus sind demnach alle, die individuell oder kollektiv körperliche, moralische oder seelische Schäden, Sachschäden oder wesentliche Beeinträchtigungen ihrer Grundrechte erleiden mussten. Das neue Gesetz geht weit über das bisher gültige Gesetz des historischen Gedenkens von 2007 hinaus, das vor allem dafür sorgte, dass frankistische Symbole und Straßennamen verschwanden. Ens podrem alliberar. Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Segur que... Das neue Gesetz verurteilt den Staatsstreich gegen die Republik 1936 ausdrücklich. Frankistische Urteile gegen Kritiker der Diktatur werden für ungültig erklärt. Erstmals erkennt der Staat seine Verantwortung bei der Suche der nach wie vor über 100.000 Verschwundenen aus der Franco-Zeit an. Innerhalb von 4 Jahren soll eine Bestandaufnahme gemacht und eine Gendatenbank erstellt werden, mit deren Hilfe die Familien der Opfer ihre Angehörigen finden und beisetzen können. Trotz des Amnestiegesetzes von 1978, das ebenso für Gegner der Diktatur wie für deren Schergen gilt, sollen Menschenrechtsverletzungen der Franco-Zeit und der 3 Jahre bis zur Verabschiedung der demokratischen Verfassung untersucht werden. Es sollen 2 Gedenktage eingerichtet werden. Am 31. Oktober, dem Tag der ersten Bombardements Madrids durch die Faschisten, soll aller Opfer des Bürgerkriegs gedacht werden. Und am 8. Mai, dem Tag der Niederlage von Hitlerdeutschland, all derjenigen, die ins Exil mussten. Das Tal der Gefallenen, eine Felskathedrale, in der bis zur Umbettung durch die Regierung Sanchez die Überreste des Diktators ruhten, soll zu einer zivilen Gedenkstätte werden. Das dortige Benediktinerkloster soll geschlossen werden. Die Angehörigen der in Felsgalerien bestatteten 30.000 Gefallenen beider Seiten können die ihrigen auf einen Friedhof überführen lassen. Mit dem neuen Gesetz wird erstmals auch die Verherrlichung des Franco-Regimes unter Strafe gestellt. Sobald es durch das Parlament ist, will die Regierung versuchen, die Franco-Stiftung, die bis heute mit staatlichen Geldern dem Diktator huldigt, zu verbieten. Leicht wird das nicht. Ausgerechnet einen Tag bevor das Kabinett das neue Gesetz verabschiedete, moderierte der Chef der konservativen Partido Popular, Pablo Casado, eine Veranstaltung unter dem Titel »Eintracht, Verfassung und Patriotismus«, auf der ein Teilnehmer offen für die Franco-Putschisten Stellung nahm und die Republik für den Bürgerkrieg verantwortlich machte. cuatro columnas de cielo. Huracán de negra paloma que chapotean la agua podrida, la aurora de nueva yo tiene cuatro columnas de cielo. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en hambre furioso taladran y devoran, abandona a un niño. La aurora de nueva yo vive por la inmensa escalera. La aurora de nueva yo vive por la inmensa escalera, buscando entre la vida un ardo de angustia viva. Salen, comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soa. Saben que van al cielo de números y leyes, a lo luego sin arte, a sudores sin fruto. Cadenas y ruido, el impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios oyentes que vacilan insomnes, como recién salía de un naufragio de sangre. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 215. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1933. Franco, y con ayuda de Dios, ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Es por la España! In der vergangenen Sendung hatten wir versucht aufzuzeigen, dass die Militärakademien ein großes Problem für die junge Republik waren. Die Akademien wurden zum Nährboden von Ideen bezüglich einer imperialen Wiedergeburt und der Rolle der Armee als Beschützerin und Retterin Spaniens. In diesen Akademien entstanden also Vorstellungen, die sich nahtlos an das gerade entstehende politische Weltbild der ultranationalistischen Rechten einfügten. Die Vorstellung, dass eine Gruppe von Soldaten dazu auserkoren sei, die Zivilisation zu retten, fand ihre endgültige und extremste Ausprägung im europäischen Faschismus der 30er Jahre. Diese Gefahr wurde natürlich von den Politikern der jungen Republik erkannt. Im Juni 1931 ordnete die republikanische Regierung deshalb in einer ihrer ersten Entscheidungen die Schließung der Militärakademie in Zaragoza an. Sie setzte ferner Beförderungen aus, die während der Marokko-Feldzüge ausgesprochen worden waren, und brachte so die Afrikanistas gegen sich auf. Viele Offiziere lehnten nicht nur das von der Regierung verfolgte Ziel ab, die Armee den in der Verfassung vorhergesehenen zivilen Organen zu unterstellen, sie sahen in der Politik der Republikaner auch einen Verstoß gegen ihre eigenen ultrazentralistischen Prinzipien. Denn Republikaner wie Sozialisten, die selbst durchaus zentralistisch gesinnt waren, zeigten die Bereitschaft, einige politische Zuständigkeiten an die historischen Nationalitäten im Baskenland und in Katalonien abzugeben, um den neuen Staat zu festigen und den Regionen ihr demokratisches Vertrauen zu bekunden. Neben solchen Fragen der politischen Kultur und Ideologie waren die Themen Besoldung und Berufsaussichten für viele junge Offiziere besonders wichtig. Die von den Republikanern geplanten Reformen sahen nämlich in beiden Bereichen Einschnitte vor. Selbst die Militärdiktatur der 20er Jahre war mit dem Ansinnen gescheitert, die Vorrechte des Militärs zu beschneiden. Dies ließ aus Sicht der verachteten Zivilen, noch dazu republikanischen Politiker, die zudem die gesamte Armee zu reformieren gedachten, eigentlich nichts Gutes ahnen. Der Militärputsch vom Juli 1936 sollte deshalb seine glühendsten Befürworter just im Kreis dieser Nachwuchsoffiziere finden, die materiell am meisten zu verlieren hatten und dem Konzept einer pluralistischen Demokratie außerdem zutiefst feindselig gegenüberstanden. Allerdings hatten diese Offiziere 1936 auch nicht mehr zu verlieren als schon 1932, da ein erster Militärputsch gescheitert war. Auch dürften die apokalyptischen Befürchtungen dieser Gruppe 4 Jahre später kaum größer gewesen sein. Eines jedoch hatte sich in der Zwischenzeit verändert, das freilich nicht mit dem Militär im Zusammenhang stand. Der Militärputsch, der im Juli 1936 unternommen wurde, hatte vor allem deshalb bessere Erfolgsaussichten, weil sich inzwischen im zivilen Sektor der spanischen Gesellschaft massenhaft politischer Widerstand gegen die Reformpolitik der Republikaner formiert hatte. Der Widerstand gegen die Reformen kam jetzt nicht mehr allein von den alten spanischen Eliten. Auch die Mittelschicht im konservativen Zentral- und Nordspanien erhob nun immer lauter die Stimme gegen die neue Republik. Das hatte vor allem mit der Kirche zu tun, denn die Säkularisierungspolitik der Regierung verletzte in dieser Region tief verwurzelte katholische Empfindlichkeiten. Die kirchliche Opposition gegen die Trennung von Kirche und Staat war dort gewissermaßen eine Selbstverständlichkeit. Doch am meisten empörte die Menschen die Einmischung der Republik in jene katholische Kultur, auf der sowohl die Zugehörigkeit zu bestimmten gesellschaftlichen Gruppen als auch das Alltagsleben basierten. Wenn etwa die neuen Behörden religiöse Prozessionen oder das Läuten der Kirchenglocken untersagten oder wenn sie sich in die Formen der örtlichen Heiligen- und Marienverehrung einmischten. In dieser Welt hatten persönliche und familiäre Hingabe sowie die Frömmigkeit der gesamten Gemeinde Vorrang. Hier entsprachen sowohl der religiöse Glaube oder das Spirituelle als auch die Bindung an eine bestimmte Lebensweise und einen bestimmten Ort, die Heimat oder Patria Chica, tiefen Gefühlen, und allem galt eine unteilbare Loyalität. Weil die Menschen diese kleinen Welten bedroht sahen, zum einen durch die Republik selbst, dann aber auch durch jenen beschleunigten gesellschaftlichen und ökonomischen Wandel, als dessen Bestandteil sie die Republik wahrnahmen, war die religiöse Rückbesinnung ein so bedeutender Aspekt des allgemeinen Widerstands gegen das neue Regime. 1931 wurde in Ezkioga im Baskenland sogar von neuen Marienerscheinungen berichtet, die sogleich große Pilgerströme in Bewegung setzten. Wie die europäische Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts zeigt, treten religiöse Visionen besonders häufig in Zeiten traumatisierender Umwälzungen auf. Auslöser sind meist Wirtschaftskrisen, Epidemien, Kriege und politische Verfolgung. In solchen Phasen gewinnt die Religion außerordentlich an Bedeutung und bildet eine Art Schutzmechanismus gegen neue beunruhigende Erfahrungen, ohne dass dies bewusst geschieht. Dass die Republik die Besoldung der Weltgeistlichen immer weiter reduzierte, entfremdete dem neuen Staat auch viele der ärmeren Priester, die zunächst nicht unbedingt zu seinen unversöhnlichen Gegnern gehört hatten. Die Mobilisierung der katholischen Opposition im Spanien der 30er Jahre ging jedoch vornehmlich von Laien aus, die sich bereits lange vor Ausbruch des eigentlichen Bürgerkriegs auf eine Art Kreuzzug zur Verteidigung einer bedrohten Lebensform wähnten. Dies gilt für die ländlichen Bastionen im nördlichen Navarra, wo die jeder gesellschaftlichen und kulturellen Modernisierung völlig abgeneigten ultrakatholischen Karlisten ihre Milizen trainierten. Es gilt aber auch für die katholische Jugend in den Provinz und sogar in den Großstädten, die sich aktiv in den neuen Massenorganisationen der politischen Rechten engagierte. Paradoxerweise setzte sich ausgerechnet diese neue Bewegung sogar für das Frauenwahlrecht ein, das viele progressive Republikaner ablehnten. Sie befürchteten nämlich, die weibliche Wählerschaft könne unter dem Einfluss der Kirche mehr oder weniger geschlossen für konservative Kandidaten stimmen. Ihr Wahlrecht erstmals ausüben konnten die spanischen Frauen übrigens im November 1933. Die religiöse Frage hatte also ein beträchtliches manipulatives Potenzial. Das zeigte sich beispielsweise, als die Großgrundbesitzer aus dem Süden das Thema instrumentalisierten, um die armen Kleinbauern aus dem Norden gegen eine Agrarreform aufzubringen, die lediglich ihre eigenen Interessen bedrohte. Allerdings ist die von den konservativen Massenbewegungen vertretene Politik nicht allein durch die Machenschaften der alten Eliten zu erklären. Eines jedoch ist unbestreitbar. Ohne die etablierten Strukturen der katholischen Kirche hätten sich die neuen Bewegungen nicht so erfolgreich organisieren können. Doch die republikanischen Reformer erlitten auf der ganzen Linie Schiffbruch. Sie untersagten Ordensleuten per Gesetzesbeschluss jede Lehrtätigkeit, da sie in ihnen ein unüberwindliches Hindernis für die Etablierung einer republikanischen Nation in Spanien sahen. Freilich gelang es nicht, die Orden aus der neuen Lehre zu verdrängen, weil die Gegenseite zu immer neuen Ausflüchten griff, aber auch, weil die Durchführung der Gesetze sich immer wieder verzögerte. So kam es, dass es die republikanische Regierung bis zum Ausbruch des Bürgerkrieges im Sommer 1936 zu keinem Zeitpunkt schaffte, die Geistlichkeit ganz aus dem Schulunterricht zu verbannen. Zugleich hatten die Republikaner durch ihren Versuch, eben dies zu erreichen, eine mächtige Koalition konservativer Kräfte gegen sich aufgebracht. Angesichts beschränkter Finanzmittel ist ohnehin fraglich, wie die Republik in so kurzer Zeit das Kirchenpersonal durch andere Lehrkräfte in der Grundschulerziehung hätte ersetzen wollen. Die von den Republikanern praktizierte Säkularisierungspolitik war daher undiplomatisch, undurchdacht und vorwiegend kontraproduktiv. Es gibt auch Historiker, die behaupten, sie sei ethisch fragwürdig gewesen, und zwar vor allem auf dem Hintergrund der Tatsache, dass sie sich selbst zur Begründung ihrer Legitimation auf verfassungsgemäße Prinzipien berufen hatte. Die Auffassung ist jedoch nicht so zwingend, wie ihre Vertreter implizieren. Polemiken zum Thema Säkularisierung sind auch in politisch-liberalen und kulturell pluralistischen westlichen Gesellschaften des 21. Jahrhunderts immer noch hochaktuell. Doch kaum eine lässt den Gedanken aufkommen, sie sei grundsätzlich durch die Verfassung widerlegt. Was unter Liberalismus, Rechtsstaatlichkeit oder Demokratie jeweils zu verstehen ist, hängt von den konkreten historischen Bedingungen ab, mit denen man es zu tun hat. In Spanien der 30er Jahre waren die konservativen Katholiken zutiefst empört, weil sie sich in der Ausübung ihres Glaubens eingeschränkt fühlten. Aber auch sie selbst waren sich nicht einig, welche bürgerlichen und kulturellen Rechte sie den Bekennern anderer Religionen oder Konfessionen einräumen wollten, geschweige denn den Freidenkern oder Atheisten. Es ist geradezu eine Ironie des politischen Schicksals, dass ausgerechnet die spanische Rechte, die jede fortschrittliche demokratische Veränderung prinzipiell ablehnte, sich in den 30er Jahren äußerst erfolgreich der Spielregeln der neuen Republik bediente, um solche Veränderungen zu verhindern. Die Linke dagegen konnte die neuen Verhältnisse bei weitem nicht so erfolgreich für ihre Zwecke nutzen. Aber wie konnte es dazu kommen? Die Linke war von Anfang an durch heftige ideologische Flügelkämpfe geschwächt. Vor allem die Kluft zwischen den demokratischen Sozialisten und der antiparlamentarischen, anarchosyndikalistischen CNT erwies sich als schier unüberbrückbar. Mögen auch viele historische Darstellungen etwas anderes behaupten. Mit ein wenig gutem Willen oder bloßer Sturheit waren diese Gegensätze nicht aus der Welt zu schaffen. Sie gingen vielmehr auf die grundverschiedenen politischen, ökonomischen und kulturellen Erfahrungen der einzelnen Gruppierungen innerhalb der Linken zurück, die vor allem mit der unausgewogenen Entwicklung des Landes zu tun hatten. So war etwa die von vielen Anarchosyndikalisten bevorzugte direkte politische Aktion für die ungebildeten, besitzlosen Armen in der Tat eine naheliegende Option. Dieser sozial so gut wie schutzlosen Gruppe, die sich zudem in einer äußerst schwachen Verhandlungsposition befand, musste die sozialistische Verheißung eines allmählichen Fortschritts durch demokratische Wahlen unwahrscheinlich, wenn nicht sogar unglaubwürdig vorkommen. Auch die riesige Kluft, die sich in dem neuen Staat zwischen politischer Autorität und realer Macht auftat, führte immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Republikanern und Sozialisten. Die neue Regierung konnte zwar auf ihre Legitimierung durch demokratische Wahlen verweisen und sie konnte im Parlament in Madrid neue Gesetze beschließen. Eine andere Sache aber war es, diese Beschlüsse außerhalb des Parlaments auch tatsächlich durchzusetzen. Das lag zum einen daran, dass die Regierung nicht über genügend gut ausgebildete Beamte verfügte. Doch ein viel größeres Hindernis bestand in der unverbesserlichen Opposition der alten Eliten, deren gesellschaftliche und ökonomische Macht überdauert hatte. Dies galt vor allem für den ländlichen Süden, wo die Großgrundbesitzer auch nach dem 14. April 1931 weiterhin die Zivilgarde zur Disziplinierung widerspenstiger Arbeiter heranzogen. Da die Polizei personell unverändert blieb, bestanden auch die klientelistischen Beziehungen zwischen den Beamten und den örtlichen Eliten fort. Die Großgrundbesitzer weigerten sich zudem, jene Gesetze anzuerkennen, die die Umverteilung des Landes regeln sollten. Das heißt, sie sperrten die Arbeiter buchstäblich aus, indem sie Teile ihrer Ländereien brachliegen ließen. Außerdem versuchten die Gutsverwalter immer wieder, Gewerkschaftsvertreter, die die Umsetzung der neuen Gesetze überwachen sollten, gewaltsam zu vertreiben, bisweilen sogar mit tödlichen Folgen. So lud sich die politische Stimmung im ländlichen Süden schon allein deswegen immer weiter auf, weil die Ausrufung der Republik unter den Armen und Besitzlosen dort große Erwartungen geweckt hatte. Während die Republik in den Augen vieler Katholiken den Antichrist verkörperte, stellte sie für diese Menschen eine Quelle messianischer Heilserwartung dar. Verschärft wurden die Spannungen aber auch durch die Rachsucht der Reformgegner, die den immer noch Arbeitslosen und Hungrigen höhnisch entgegenhielten. Soll die Republik euch doch füttern? Comet Republica! Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 215, eine Niemandslandproduktion, 2021. Literaturhinweis: Ich empfehle das Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham, übersetzt von Susanne Lenz, erschienen bei Philipp Reclam Jr. in Stuttgart 2008. Die englische Originalausgabe »Helen Graham« The Spanish Civil War, A Very Short Introduction, Oxford, University Press, 2005. No pasarán, pasaremos. Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Woche vom 19. bis zum 26. Juli 2021. Flutkatastrophen und Klimawandel. Die Klimakatastrophe findet nicht nur in Bangladesch und am Pol statt, sondern nebenan. Spätestens jetzt muss sich alles ändern, schreibt die Taz. Ahrweiler, Erftstadt, Hagen, Schuld. 150, womöglich sogar 200 Tote in den Ruinen zerfetzter Ortschaften. Die Klimakatastrophe hat ein Gesicht und einen Namen bekommen. Statt abstrakter Temperaturskalen und CO2-Hochrechnungen sehen wir weinende Mütter und fassungslose Väter. Statt irritierter Eisbären auf der Eisscholle sehen wir obdachlose Landsleute vor den Trümmern ihrer Häuser. Damit ist alles anders, schreibt die Taz. Die Zukunft ist mit katastrophaler Wucht in der Gegenwart angekommen. Das Klimadesaster findet vor der Haustür statt und es dringt sogar in unsere Wohnzimmer vor. Das Haus, individueller Schutzraum und Inbegriff der Sicherheit und Geborgenheit, ist unbewohnbar geworden. Abgerissene Giebelfronten gestatten Einblicke in unsere ehemals heile Welt, die ihre offenen Wunden zeigt. 2003, als im Sahara-Sommer 70.000 Menschen in Europa starben, verteilten sich die Hitzeopfer übers ganze Land und blieben damit letztendlich eine unsichtbare statistische Größe. Sie waren nur ein kurzer Peak der Übersterblichkeit. 2018, als im erneuten Hitzesommer die Wälder großflächig dahinsiechten, war vor allem die Forstwirtschaft betroffen. 2019 und 2020 hat die fortgesetzte Dürre vor allem der Landwirtschaft geschadet. Doch die meisten Menschen sind weder Forst- noch Landwirte. Sie konnten vom gemütlichen Sessel aus die Folgen der Erdüberhitzung entspannt betrachten. Jetzt haben die Wassermassen halbe Ortschaften mitsamt des Fernsehsessels fortgespült, schreibt die Taz. Das sind bittere Worte. Mit der Tragödie im Rheinland sind auch die Generalausreden unterlassener Klimapolitik zertrümmert worden. Die erste ist die Verlagerung des Unheils in die Zukunft. Die mit viel Verdrängungsenergie gefütterte Hoffnung, dass es uns jetzt und heute nicht erwischen wird, dass sich die Erde nur langsam erwärmt und die großen Verheerungen irgendwann woanders auftreten werden, sie liegen unter dem Schutt und Schlamm begraben, den die Flut zurückgelassen hat. Die Klimakatastrophe findet nicht nur in Bangladesch statt, nicht nur in Australien, Kalifornien und an den Polkappen, sondern gleich nebenan bei Müllers und bei Meyers. Sie droht nicht in der zweiten Jahrhunderthälfte, wenn die Generation Fridays for Future erwachsen geworden ist, sondern ganz akut. Es ist 5 nach 12. Auch die gerade im Rheinland zur Lebensphilosophie gewordene Überzeugung, es wird schon nicht so schlimm kommen, es wird schon nicht so schlimm werden und es ist doch noch immer gut gegangen, es hätte noch immer gut gegangen, ist auf ebenso grausame Weise widerlegt, wie unsere ständige Beruhigungsvokabel, alles wird gut. Nichts ist gut im Ahrtal, in Hagen und im Dreiländereck. Es ist verheerend, nahezu apokalyptisch. Das Hochwasser im Rheinland verändert die Geschäftsgrundlage der Klimapolitik fundamental. Mit der Katastrophe baut sich ein Druck im Kessel auf, wie wir ihn noch nie hatten. Deshalb wird die Politik mit den alten Sprüchen nicht mehr durchkommen. Es wird nicht mehr reichen, ehrgeizige Klimaziele für 2040 oder 2050 festzulegen, nur um dann genauso weiterzumachen wie bisher. Die Menschen wollen nicht wissen, wie viele Klimakiller wir bis zu Jahrhundertmitte einsparen, sondern was die Politik jetzt, in diesem Jahr und im nächsten, ganz konkret unternehmen wird, um die Erde bewohnbar zu halten. Die Giftkatastrophe von Seveso, die Atomhavarien von Tschernobyl und Fukushima, der große Chemieunfall von Sandoz, sie alle haben heftige politische Konsequenzen nach sich gezogen. Das wird nach dieser verheerenden Flutkatastrophe nicht anders sein. Es ist zu wenig, mit aufgesetzter Betroffenheitsmine durch den Schlamm zu warten und Nothilfe zu versprechen. Es braucht politische Nothilfe fürs Klima, sehr viel mehr Tempo und konkrete Maßnahmen. Es braucht einen klimapolitischen Neustart. Es ist absolut unerträglich, dass sich jetzt im Sog des Unglücks jene Parteien und Politiker als die großen Klimaretter inszenieren, die über Jahrzehnte im Verkehr, in der Energiepolitik und Landwirtschaft brutal auf der Bremse standen und klimapolitische Weichenstellungen immer wieder verhindert haben. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien oder bei der Bepreisung von Kohlendioxid ist die Blockade ganz aktuell zu besichtigen. Unser Land könnte binnen weniger Jahre ein Vielfaches an klimafreundlicher Energie erzeugen und die CO2-Schleudern zügig vom Netz nehmen, wenn es politisch gewollt wäre. Stattdessen baggern die Braunkohle-Taliban noch immer ganze Dörfer weg, roden unsere Wälder, reißen Kulturdenkmäler und Kirchen ab und hinterlassen Mondlandschaften. Der Zeitjournalist Bernd Ulrich nennt die deutsche Klimapolitik pantomimisch. Es sieht wie Regieren aus, ist aber nur Fuchteln in der Luft. Seit dem 17. Juli 2021 steht den Pantomimen das Wasser bis zum Hals. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, Contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Dass Mexiko ein Narkostaat ist, weiß mittlerweile jeder, dass die kriminellen Narkobanden Polizei, Wasserschutzpolizei, Zollbehörden unterwandert haben, ist mittlerweile Allgemeingut. Aber Holland? Holland ein Narkostaat? Jedenfalls haben alle Angst, das sagt der Spiegel. Nach dem Mordanschlag auf den Star-Reporter Robert R. de Vries fragen sich viele Menschen im Land, ob die Drogenmafia überhaupt noch zu stoppen ist. Ridwan Taghi hatte viele Codewörter für Mord. Manchmal sprach er davon, jemanden schlafen zu lassen. Mal wollte er jemanden deaktivieren. So steht es in verschlüsselten Nachrichten, die Taghi an Vertraute schickte und die von Fahndern ausgewertet wurden. Gemeint war offenbar immer das Gleiche. Taghi wollte jemanden töten lassen, weil der ihm bei seinen Drogengeschäften in die Quere kam. Der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln handelte mit Kokain und stieg zu einem der größten Schmuggler des Landes auf. So zumindest die Überzeugung der Ermittler. Seit Dezember 2019 sitzt Taghi im Gefängnis. Davor galt er jahrelang als Staatsfeind Nummer 1 der Niederlande. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine kriminelle Vereinigung wie eine gut geölte Tötungsmaschine geführt zu haben. Doch das Morden in Taghis Umfeld hörte mit seiner Verhaftung nicht auf. Am Dienstagabend vor 2 Wochen verließ Peter R. de Vries, der bekannteste Journalist des Landes, ein Fernsehstudio in der Amsterdamer Innenstadt, wo er ab 18.30 Uhr für RTL Boulevard vor der Kamera gestanden hatte. De Vries ging die lange Leidsetwartstraat hinunter in Richtung des Parkhauses, in dem sein Auto stand. Dann fielen die Schüsse. Laut Medienberichten wurden 5 Kugeln auf De Vries abgefeuert. Eine traf ihn am Kopf. Er sackte zusammen und blieb reglos am Boden liegen. Bei Redaktionsschluss kämpfte De Vries noch immer um sein Leben, aber wir wissen mittlerweile, er ist vor 3 Tagen im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Der Angriff auf den Reporter schockiert die Niederlande. Sie verstehen sich als offenes, liberales Land. Keines, von dem man erwartet, dass Journalistinnen und Journalisten dort um ihr Leben fürchten müssen und auf offener Straße abgeknallt werden. Der Anschlag auf de Vries wird deshalb von Politikern und Reportern auch als Angriff auf den Rechtsstaat gelesen. Und viele vermuten, dass dieser Angriff von jemandem in Auftrag gegeben wurde, der den Rechtsstaat schon lange verhöhnt. Von dem Kokainbaron Ridwan Taghi. Denn de Vries und Taghi sind Gegenspieler im wichtigsten Drogenprozess der Niederlande. De Vries ist nicht nur ein erfahrener Kriminaljournalist, er arbeitet auch als Sprecher und Medienberater. Aktuell unterstützte er Nabil B., einen ehemaligen Komplizen Taghis. Früher hatte B. Fluchtautos für den Drogenboss organisiert, dann ging ein Mordversuch schief und B. stellte sich aus Angst um sein Leben der Polizei. Nun will er vor Gericht gegen Taghi aussagen. De Vries beriet Nabil B. Der Angriff auf den Reporter. Er könnte eine Botschaft aus der Unterwelt sein. Ein Versuch, den Kronzeugen Nabil B. einzuschüchtern. Eingeschüchtert sind am Tage nach dem Angriff viele Niederländer, aber auch wütend darüber, dass eine solche Tat möglich war. Viele fordern nun bessere Maßnahmen im Kampf gegen die Drogenmafia und mehr Sicherheit für Reporter, die über das Milieu berichten. Ein paar Worte zu de Vries. Berühmt wurde de Vries durch seine Arbeit an Cold Cases, das sind Kriminalfälle, bei denen die Polizei nicht weiterkam. Wenn die Ermittler aufgaben, fing de Vries an zu recherchieren und löste mehrere Fälle. Unter anderem half er dabei, den Mörder von Nicky Verstappen zu überführen, einem Jungen, der missbraucht und ermordet worden war. In den Niederlanden stieg de Vries so zum Star auf. Fast jede Woche war er im Fernsehen zu sehen. Mit den Jahren wechselte er zunehmend die Rollen. De Vries arbeitete auch als Berater von Sportlern und immer wieder als Vertrauensperson von Zeugen, die gegen Gangsterbosse aussagen wollten. So wie Nabil B., der sich gegen den Kokainbaron Ridwan Taghi stellte. Die Anwältin Taghis bestreitet am Tag nach der Tat, dass ihr Mandant etwas mit dem Angriff auf de Vries zu tun habe. Die Vorwürfe gegen ihn entbehrten jeder sachlichen Grundlage, schreibt ihre Kanzlei in einer Mitteilung. Und tatsächlich gibt es bislang keine Belege dafür, dass Taghi den Mord an de Vries in Auftrag gegeben hat. Der Reporter hat sich im Laufe seiner Karriere viele Feinde gemacht. Über die beiden Tatverdächtigen, die die niederländische Polizei nach dem Anschlag festnahm, ist wenig bekannt. Auch keine klare Verbindung zu Taghi. Doch andere Indizien deuten in die Richtung des Drogenbosses. Seitdem Nabil B. als Kronzeuge gegen Taghi aussagen will, sind mehrere Menschen aus seinem Umfeld ermordet worden. Im Frühjahr 2018 wurde B.s Bruder erschossen, im September 2019 sein Anwalt. Medien, die ausführlich über Tagis Drogenkarriere berichteten, wurden bedroht. 2016 starb Martin Kock, ein ehemaliger Krimineller und Blogger, der über organisiertes Verbrechen schrieb. »Dieser Hund muss schlafen«, tippte Tagi mutmaßlich vor dem Mord in einer verschlüsselten Nachricht. Im Juni 2018 steuerte jemand einen Lieferwagen in die Fassade des Bürogebäudes von der Telegraph. Die Zeitung hatte zuvor unter anderem über Tagis mutmaßliche Drogengeschäfte geschrieben. Der Mordversuch an dem landesweit bekannten Reporter De Vries übertrifft nun alle Befürchtungen. Selbst Journalistenkollegen, die um Tagis Brutalität wussten, sind entsetzt über die Eskalation der Gewalt. Wenige wollen am Tag nach dem Anschlag offen reden und jene, die es tun, berichten von Sorgen um ihren Beruf, aber auch um ihre körperliche Unversehrtheit. Holland, Mitglied der Europäischen Union. 2021. Die Menschen leben in Angst. Ein Narkostaat hat sich gebildet. Ich bin froh, dass ich inzwischen kein Justizreporter mehr bin, sagt Bert Husjes. Der ist Chefredakteur und Direktor des öffentlich-rechtlichen Senders WNL. Alle haben Angst. Mit jedem neuen Anschlag steige die Befürchtung, bald selbst ins Visier der Kriminellen zu geraten. Die Fenster in meinem Haus sind aus kugelsicherem Glas. Das hat damals meine Zeitung bezahlt. Aber heute kann sich das kaum ein Medium leisten. Ein Journalist, der anonym bleiben will, erzählt, er wäge inzwischen genau ab, wie viel er über Tagi schreibe. Ein Detail zu viel könne einen das Leben kosten. Tagi sei rachsüchtig und hasse es, wenn man schlecht über ihn rede. Einige Justizreporter werden inzwischen rund um die Uhr von Personenschützern bewacht. De Vries hat das stets abgelehnt. Die Niederlande, Mitglied der Europäischen Gemeinschaft, im demokratischen Europa, ein Land in Angst. Jelle Thielemann ist einer der Reporter, mit denen Chefredakteur Husjes nicht tauschen möchte. Thielemann ist 32 Jahre alt, groß, ein kräftiger Mann, mit breitem Grinsen, arbeitet für das Allgemein Dagblatt, eine der großen Tageszeitungen des Landes. Immer wieder hat er über den mutmaßlichen Gangsterboss Tagi und dessen Kokaingeschäfte berichtet. Zunächst ohne es zu wissen. Erst später stellte sich heraus, dass Tagi offenbar die Morde in Auftrag gegeben hatte, über die Thielemann seit 2015 schrieb. Er sei in die Sache reingerutscht, sagt Thielemann, aber er hat inzwischen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. So wenig Menschen wie möglich sollen wissen, wo er wohnt. Der Anschlag auf De Vries ist ein neuer Tiefpunkt und wir haben schon einige, sagt Thielemann. Die Schüsse seien ein Zeichen an alle Journalisten, dass die Gangs auch zu extremen Maßnahmen greifen würden. Ich hatte keine Ahnung, dass es so gefährlich wird. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Seinen Job als Kriminalreporter will Thielemann trotzdem nicht aufgeben. Aber keine Geschichte ist so viel wert wie mein Leben. Das Komitee zum Schutz von Journalisten, CPJ, eine Organisation, die sich weltweit für die Pressefreiheit einsetzt, fordert die niederländischen Behörden auf, den Anschlag auf De Vries schnell und gründlich zu untersuchen und die Drahtzieher vor Gericht zu stellen. Journalisten in der EU müssen in der Lage sein, Kriminalität und Korruption zu untersuchen, ohne um ihre Sicherheit fürchten zu müssen, mahnte das CPJ. Doch in den Niederlanden fällt das immer schwerer. Auch weil die Macht der Drogengangs wächst. Die Häfen in Rotterdam und dem belgischen Antwerpen sind zu riesigen Umschlagplätzen für Rauschgift geworden. Von dort aus wird es in ganz Europa verteilt. Die Drogenkriminalität habe Einfluss auf die ganze Stadt, heißt es in dem Bericht, der von der Stadt Amsterdam in Auftrag gegeben worden ist. In Restaurants und Läden werde Geld gewaschen, die Erlöse würden in Immobilien gesteckt. Wir haben inzwischen die Charakteristiken eines Narkostaates, sagt Jan Struits. Der ist Chef der niederländischen Polizeigewerkschaft. Unsere Wirtschaft hängt mehr und mehr vom Geld der Bad Boys ab. Das unterminiere den Rechtsstaat und durch die Korruption auf lokaler Ebene auch die niederländische Demokratie. Obwohl der scheidende Justizminister Gerd Grappenhaus den Gangstern schon vor Jahren den Kampf angesagt hatte, gelang es ihm nicht, die Kriminalität einzudämmen. Verliert Minister Grapperhaus seinen Krieg gegen die Drogen? Fragte sich nun die angesehene Zeitung NRC Handelsblatt. Auch der Rechtspopulist Gerd Wilders schießt am Tag nach dem Mordversuch auf Twitter gegen die aktuelle Regierung. Was habe der Justizminister seit dem Anschlag auf den Anwalt von Nabil B. eigentlich gemacht? Fragt Wilders höhnisch. In die Polizei investiert ja offensichtlich nicht. Das Problem der Drogenkriminalität scheint einfach nicht dringend genug, erklärte Marieke Liem, die an der Universität Leiden zu Morden in dem Milieu forscht. Durchschnittlich 20 Menschen würden jedes Jahr in den Niederlanden im Zusammenhang mit Rauschgifthandel getötet. Aber wir sehen und hören von diesen Toten normalerweise wenig. Bei De Vries ist das anders. Vielleicht erkennt die Politik nun, dass sie mehr tun muss. Für gewöhnlich sind die Opfer Kuriere oder Handlanger der Drogenbosse. De Vries war das nicht. Doch auch er suchte die Nähe zur Unterwelt. Er redet mit jedem, auch mit Kriminellen, sagt sein Kollege Bert Huisjes. Andere Reporterinnen und Reporter hätten De Vries gewarnt. Er überschreite mit seiner Arbeit für den Kronzeugen Nabil B. eine Grenze und begebe sich in Gefahr. De Vries wischte die Bedenken beiseite. Wer nicht mit Todesdrohungen umgehen könne, sagte er einst, der arbeite besser bei einer Frauenzeitschrift. Mittwoch, 14. Juli 2021, 22 Uhr abends. Die Wassermassen brechen über die kleinen Ortschaften herein. Am Donnerstagmorgen sitzt Christian Boy am Ortseingang von Waldporzheim am Straßenrand und ruht sich aus. Er ist ein großer, schwerer Mann in seinen 40ern. Einer, den es nicht so leicht umwirft. Seine Beine sind bis zur Hüfte mit Schlamm bedeckt. Er hat Matschflecken im Gesicht. Boy hat eine furchtbare Nacht hinter sich. Er hat sie hier verbracht, im Weinberg, weil er nur hier das Gefühl hatte, mit seiner Familie sicher zu sein. Sein Haus sei unbewohnbar, sagt Boy. Es liegt direkt an der A. In seiner Not hat er das Nötigste in einen Bettbezug gestopft. Kleidung für seine Frau, seine Kinder und sich selbst. Schuhe konnte er nicht mehr mitnehmen, sagte er. So schnell musste es gehen. Waldporzheim liegt im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz. Es ist ein Örtchen zwischen Weinbergen. Rund 600 Menschen leben hier. Gegen 22 Uhr am Mittwochabend sei das Wasser gekommen, sagt Boy. Er ist Elektriker und erzählt, dass er noch versucht habe, die Hauptsicherung im Keller rauszudrehen. Doch er hatte keine Chance. In wenigen Minuten stieg das Wasser im Erdgeschoss bis unter die Decke. Gegen 23 Uhr flüchtete Boy mit seiner Familie. Ich dachte nur raus, raus, nur raus, dorthin, wo es am höchsten ist, sagt er. Zusammen mit einer befreundeten Familie kämpften sie sich zum Ortsrand, dann kletterten sie hoch in den Weinberg. Dort verbrachten die beiden Familien die Nacht. Erst um 4 Uhr am Donnerstagmorgen wagten sie den Abstieg. Die Wassermassen haben Waldporzheim fast komplett zerstört. In den Straßen liegen am Tag danach meterhohe Haufen aus Schutt, darin Teile von Brücken, Baumstämmen, Autos. Ein gelber Bagger fährt durch den Ort und räumt Trümmer weg. Ein älterer Mann, vielleicht Ende 60, wird auf einer Trage von Sanitätern fortgebracht. Er ist voller Schlamm. Über dem Ort kreist ein Polizeihubschrauber. Das technische Hilfswerk ist gekommen und der Katastrophenschutz. Feuerwehrmänner mit Äxten in der Hand warten durch den Schlamm, blicken in die zerstörten Häuser. Wo sind noch Verletzte? Gibt es Todesopfer? Alles unklar am Donnerstagvormittag. Aus einem Hauseingang kommt eine Frau mit einer Sporttasche in der Hand. Sie hat ein Baby auf den Rücken gebunden. Nichts wie weg, sagt sie. Ihr Mann hole sie gleich mit dem Auto. Die Nacht, sagt sie, habe sie im zweiten Obergeschoss verbracht. Auf ihrem Smartphone zeigt sie ein Video. Man sieht, wie ein Sturzbach durch ihr Haus strömt. Es war eine Wasserlawine. Oliver Marquardt ist Vater von zwei Kindern. Er sucht sein Auto. Er besitzt zwei. Eines davon konnte er retten. Hat es am Vorabend um 21 Uhr im Weinberg geparkt. Das andere, einen Peugeot 208, hat er auf einen Restaurantparkplatz gestellt. Der Parkplatz ist komplett mit Schutt bedeckt. Das Auto verschwunden. Ich gebe es verloren. Seine Familie hat die Nacht auf dem Speicher verbracht. Man konnte zusehen, wie eine Treppenstufe nach der anderen verschwindet. Zertrümmerte Autos gehören an diesem Tag zu den harmlosen Schäden. Überall im Ahrtal fachen Krankenwagen, Hubschrauber kreisen und retten Menschen mit langen Leinen aus den Dörfern. Es ist eine einzige große Verwüstung. Ein Sprecher der Polizei Koblenz sagt am Donnerstagnachmittag, dass es im Landkreis Ahrweiler 19 Todesopfer gebe. Am Abend wurde die Zahl auf 28 korrigiert. 50 Menschen seien am Morgen in ihren Häusern eingeschlossen gewesen. 70 seien zunächst vermisst worden. So klingt es, wenn Schicksale in Zahlen zusammengefasst werden, schreibt der Spiegel. Für jede betroffene Familie wird dies die Katastrophe ihres Lebens sein. In solchen Momenten der Not schauen die Menschen genauer als sonst auf die Regierenden. Ob sie Hilfe schicken, was sie versprechen, ob sie den richtigen Ton treffen und vor allem, ob sie sich blicken lassen. Jahrelang haben die Grünen in einem Zwiespalt gesteckt, politisch und moralisch, analysiert der Spiegel. Sie warnten vor etwas, das zwar in vielen Studien belegt war, dessen Auswirkungen aber hierzulande nicht richtig spürbar waren. Der Klimawandel blieb abstrakt bis 2018. Damals herrschte vom Frühjahr an ungewöhnliche Hitze. Es fiel so gut wie kein Regen. Die Trockenheit ließ Rasenflächen und Äcker verdorren. Der damalige Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes sagte, der Klimawandel habe Deutschland im Griff. Heißzeit wurde zum Wort des Jahres. Und die Umfragewerte der Grünen schnellten nach oben. Anfang August waren es 15%, im September 16-17%, im Oktober 20%, im November 22%. Im nächsten Jahr ging es weiter. Das Frühjahr 2019 war ebenfalls zu warm und die Grünen, bislang bei Wahlen meist schwächer als in Umfragen, holten bei der Europawahl im Mai 20,5%. Es war ihr bestes Ergebnis bei einer deutschlandweiten Wahl. Damals entstand die Idee einer Kanzlerkandidatur. Ohne das Extremwetter des Jahres 2018 hätte es sie womöglich nie gegeben. Die Grünen stecken in einem ähnlichen Dilemma wie die Polizei. Dort dürften sich die allerwenigsten Beamten Morde, Überfälle und Einbrüche wünschen. Gäbe es aber keine Morde, Überfälle und Einbrüche mehr, könnte die Frage aufkommen, wofür es die Polizei eigentlich braucht. Die große Frage ist nun, wie viel das Unwetter mit dem Klimawandel zu tun hat. Es ist ein Kampf um die Deutungshoheit. Er begann am Donnerstag bereits in den sozialen Netzwerken, in Zeitungskommentaren. Er wird erbittert geführt, weil davon so viel abhängt. So etwas hat es schon immer gegeben, sagen die einen. Aber nicht in dieser Häufigkeit, sagen die anderen. Zufall, sagen die einen. Klimawandel, sagen die anderen. Die Frage spaltet schon jetzt wieder die Gesellschaft. Aber was stimmt? Anruf des Spiegel beim Deutschen Wetterdienst. Dort kümmert sich der Meteorologe Andreas Friedrich um Presseanfragen. Er weiß, wie sensibel das Thema ist. Entsprechend vorsichtig drückt er sich aus. Es ist nicht ganz einfach, dieses eine Ereignis klar dem Klimawandel zuzuordnen. Er spielt aber sicher eine Rolle, sagt er. Wir haben seit 20 Jahren ein Niederschlagsradarsystem über Deutschland, mit dem wir Niederschläge lückenlos erfassen können. Das zeigt klar, dass Starkregenereignisse in den vergangenen Jahren in Deutschland zugenommen haben. Es sei davon auszugehen, dass die Extreme in den nächsten Jahren nicht nur häufig, sondern auch extremer werden, sagt Friedrich. Das ist eine Folge der Klimaerwärmung, die wir spüren. Für einen Wissenschaftler ist das dann doch erstaunlich klar, entschieden. Das lässt erahnen, wie hart, wie hitzig die Diskussion nun werden könnte. Die Kanzlerin macht am Donnerstag schon mal klar, auf welcher Seite sie steht. Es habe schon immer Fluten und Stürme gegeben, Zitat Merkel. Aber die Häufung macht einfach Sorge und fordert uns zum Handeln heraus. Das sagte Angela Merkel auf ihrer USA-Reise. Wir sind anders.

Katalanisches Labyrinth 2. Der Separatismusaktivist und begnadigte Ex-Häftling, der Präsident von Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, hat alle Ex-Häftlinge und Geflüchtete am 16. Juli zu einem sogenannten Wiedersehen in Südfrankreich aufgefordert, wo man in einer politischen Aktion manifestieren wollte, dass alles, was man getan habe, legitim, legal sei und man es wieder tun werde. Diesmal nur besser. Der Ort hieß Elna und befindet sich in einer Region in Frankreich, die von katalanischen Independentistas als Catalunya del Nord oder Catalunya Nord bezeichnet wird. Der katalanische Separatismus betrachtet das Rossignol im Süden Frankreichs als Teil Kataloniens bzw. eines angestrebten katalanischen Separatstaates. Ob das nun den französischen Behörden gefallen wird, ist zu bezweifeln. Barcelonas Kinder. Die sogenannten Casals de Verano, die Sommerhorte für Kinder, erklärten über ihre Sprecher am Wochenende, dass sie sichere Orte für die Kinder seien und so gut wie keine Infizierten unter Kindern und Personal hätten. Weniger als 1% aller Teilnehmer hätten sich in Covid-Quarantäne begeben müssen. Seit San Juan, also seit dem 24. Juni bis Mitte September, sind die Casals oft die einzige Möglichkeit für arme Familien oder nicht begüterte Familien, ihren Kindern eine Reihe von Sommeraktivitäten bieten zu können, die meist kostenlos und in der Nähe ihres Zuhauses sind. 3.938 Aktivitäten für insgesamt 182.227 Kinder und Jugendliche, die sich angemeldet haben, werden in Katalonien diesen Sommer stattfinden. 81% von ihnen machen Casals, 10% sind für Sommerlager eingeschrieben, 6% werden Zeltlager organisieren, 1,6% werden Wanderungen machen und 0,4% Arbeits-Sommercamps. Jetzt geht es natürlich um die Sorge der Eltern vor dem gefürchteten Anruf. Herr, Frau sowieso, Dingsbums, Fulano, Ihr Kind befindet sich in Quarantäne. Die Fundación Catalana Display hat deshalb eine Erklärung zur Beruhigung der Eltern abgegeben. Man habe strenge sanitäre Schutzmaßnahmen und ein strenges Protokoll zur Verhinderung von Covid-Ausbrüchen, das man befolge. Fast 80% der Betreuerinnen und Betreuer von Casals und Colonias seien bereits geimpft. Barcelona, Stadt des Verbrechens. Ein Sexualstraftäter wurde vor wenigen Tagen von der erst vor kurzer Zeit gegründeten UCAS, der Unidad Central de Agresión Sexuals, verhaftet. Die UCAS ist Teil der Mossos d'Esquadra und besteht aus 36 Polizisten und Polizistinnen, 22 von ihnen Frauen. Die Brigade bzw. Einheit geht nach neuen Kriterien und polizeilichen Ermittlungsmethoden vor. Ziel ist es nicht allein, Serientäter, die sexuelle Straftaten gegen Frauen und Mädchen begehen, festzunehmen, sondern auch das Augenmerk besonders auf die Opfer und die Art der sexuellen Aggressionen zu richten, um die Methodik von Vergewaltigern und Serientätern zu erkennen. Die UCAS konnte den Fall eines Serientäters erfolgreich abschließen, weil sie 14 Monate lang alle Sexualdelikte in einer bestimmten Zone erfasst und studiert hatte. Es gelang, dem Verbrecher eine Falle zu stellen. Der als Armia benannte Fall entlarvte einen Serientäter, der als Arbeiter einer Maschinenwartungsfirma jeweils in den frühen Morgenstunden auf Straßen und Bahnhöfen zwischen Terrassa und Hospitalet über junge Frauen herfiel, die sich auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni befanden. Die UCAS-Frauen patrouillierten verschiedene Strecken und konnten schließlich einen 40-jährigen Angestellten der Servicefirma festnehmen. Seine Opfer leiden unter Angstzuständen, Panikattacken, Depressionen. Einige wagen sich nicht mehr aus dem Haus. Zwei haben die Wohnung wechseln müssen. Barcelona, Heroin City. Jordi Cuixart ist tot. Wer aber zum Teufel war Jordi Cuixart? Er war Autor eines Kultromans, Cabals Salvajes, Wilde Pferde, in dem es um den brutalen Einfluss des Heroins in den 80er und 90er Jahren hier in der Stadt Barcelona und in Katalonien ging. Cuixart wurde als freies Elektron und Außenseiter bezeichnet. Ein eher hässlicher Vogel unter den als sehr säuberlich geltenden Schriftstellern und Schriftstellerinnen, die auf Katalanisch schreiben. Er starb am Sonntag vor 2 Wochen im Alter von 60 Jahren, wie sein Verlag Coma Negra mitteilte. Cusar lebte in Berga, in der Wohnung seiner Eltern, wo er seinen Roman Wilde Pferde auf Spanisch übersetzte. Trotz Sauerstoffgerät zum Atmen rauchte Jordi Cusar weiter. Cusars Roman ist in Barcelona und den katalanischen Comarcas der sogenannten Heroinschwemme der 80er Jahre angesiedelt, mit seinen Junkies und verkrachten Freaks, deren Heroinalltag er minutiös schildert. Thema Investorenfußball, Milliardendeal. Der FC Barça, mit seinen 1,2 Milliarden verschuldet, hat mit dem verurteilten Steuerbetrüger Lionel Messi eine Art Vorvertragsvereinbarung getroffen, um bis mindestens 2026 beim Club unter Vertrag zu bleiben. Messi wird 20 Millionen Euro im ersten Vertragsjahr kassieren. Mit diesem Vorvertrag scheint der Streit zwischen dem Messi-Clan und dem Club FC Barça wohl aufs Erste beendet zu sein. Außerdem kassiert Messi eine saftige Prämie für die Vertragsverlängerung. Die Option, dass Messi nach der WM bei den Scheichs in Katar nach Miami geht, um bei Inter de Miami zu spielen, ist vorerst aufgeschoben. Sollte Messi nach 2 Jahren seinen Vertrag bei Barça beenden, wird er eine Abschiedsprämie, Achtung, eine Abschiedsprämie kassieren, die ca. 200 Millionen Euro beträgt. Woher das Geld nun kommen soll, ist natürlich ungewiss. Wahrscheinlich wird man es im öffentlichen Gesundheitswesen einsparen müssen. Thema Ausgangssperre. Katalonien ist im Moment die Region in Europa mit den höchsten Covid-19-Neuinfektionen. Selbst die auf Tourismus und Öffnung fixierten katalanischen Behörden haben nun zumindest eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 1 und 6 Uhr in der Früh beschlossen. Pere Aragonès, Kataloniens Präsident, verkündete gestern, dass die Generalitat den obersten Gerichtshof um Autorisierung der Ausgangssperre ersucht habe. Thema Waldbrandgefahr. Die Feuerwehr der Generalitat gab gestern bekannt, dass die heftigen Waldbrände bei Martorell und Castellbí seit 22 Uhr am Mittwoch unter Kontrolle seien. 200 Hektar Wald und Grünfläche wurden seit Dienstag von den Flammen verschlungen. Siedlungen und Dörfer mussten evakuiert werden. Als Brandursache gab die Polizei illegale Renovierungsarbeiten an einem Haus an. Funken eines Schweißgeräts könnten übergesprungen sein. Die Vegetation in den Baumkronen der Wälder leidet schon lange unter, laut Expertenangaben, dem sogenannten Baumkronenstress oder seit langem unter Hydrostress. Die Umgebung von Barcelona, Garraf, Vallès Occidental und Vallès Oriental leidet seit Jahren unter Trockenheit des Bodens und einer Überstrapazierung durch neue Urbanisationen. Laut Angaben der Generalitat gingen im Jahr 2020 56% aller Waldbrände und Großfeuer auf menschlichen Ursprung zurück, besonders durch Unfälle und Fahrlässigkeit. 15% aller Brände waren durch Brandstiftung hervorgerufen worden. Pedalen und Temmeln. Barcelona wird vom 5. bis zum 10. Oktober im kommenden Herbst die Hauptstadt des Fahrrads sein. 3 Kongresse in nur 5 Tagen werden in der katalanen Metropole stattfinden. Dies im Rahmen von Ciclo BCN 21, eine Art Schirmherrschaft unter dem Motto Pedaleamos Ciudades y Territorio. Mit den Pedalen durch Stadt und Land könnte man das übersetzen. Das ist eine Initiative, die von der Generalitat in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Barcelona, der Diputación von Barcelona, dem Europäischen Fahrradverband und vielen weiteren Fahrradverbänden, unter anderem auch aus Portugal, veranstaltet wird. Die 3 Kongresse Anfang Oktober werden sein Eurobello und Cicloturismo 2021, ferner der 18. Iberische Fahrradkongress und weiterhin der 7. Internationale Radkongress in Katalonien. Eine große Zahl an Veranstaltungen und Aktivitäten rund um das Fahrradfahren wird es dann geben. Krach, Dreck und unsichere Straßen. Wieder und wieder protestieren die Anwohner gegen die vielen wilden Saufpartys vor ihren Haustüren, bei dem sich Partytouristen, Botillon-Jugendliche und allerlei nächtliche Fauna im Großstadtdschungel zusammenballen und das Leben der Leute zur Hölle macht. 300 Protestierer, Anwohner und Anwohnerinnen der Barceloneta waren es am vergangenen Donnerstag vor einer Woche, die auf die Straße gingen. Der Protestmarsch begann auf der Plaza Poeta Bosca und ging dann zum Paseo Marítimo, wo man die nächtliche Schließung aller Strände forderte. Diese Maßnahme der Schließung aller Strände sei die einzige mögliche Lösung, um das allnächtliche Chaos zu unterbinden, meinte ein Sprecher. Armut in Barcelona. Mehr als ein Drittel aller in Katalonien lebenden Kinder sind von Armut betroffen oder bedroht. Eine Zahl, die seit Jahren wächst. Gleichzeitig besitzen die reichen Katalanen insgesamt das Sechsfache dessen, was die katalanischen Armen besitzen. Jeden Juli gibt das Statistische Institut Spaniens diese Zahlen heraus und jedes Jahr aufs Neue ist dies ein harter Realitätsschock für die Politiker, die Katalonien schönreden wollen. Von 21,7% auf 26,3% steigt die Armutszahl allein in diesem Jahr, eine bisher noch nie erreichte Zahl. Die am stärksten Betroffenen sind Kinder, Alte und Immigranten. Es ist eine Krise, von der wir bisher nur die Spitze des Eisberges sehen, erklärt ein Sprecher der Taula de Entidades Sociales del Tercer Sector. Niederschmetternd und unvorstellbar sei das Panorama der Armut hier in Katalonien. Administrativer Knieschuss-Irrsinn. Nach dem unglaublichen Urteil des Tribunal Constitucional TC, des Verfassungsgerichts, das den von der Regierung ausgerufenen Alarmzustand für ganz Spanien vom 14. März bis 21. Juni 2020 für illegal erklärt hat, kommt nun eine aberwitzige Rückzahlungswelle von Strafgeldern auf die spanischen Behörden zu. Allein in Katalonien sind dies 63.626 Strafgelder, die von der Polizei wegen Verstoßes der Ausgangssperre erhoben worden waren. Das Verfassungsgericht hat mit diesem unglaublichen, kontraproduktiven Urteil der eigenen Zentralregierung einen juristischen Dolch in den Rücken gestoßen. Das politische Kalkül der 6 rechtspopulistischen Richter gegen ihre 5 sozialistischen Kollegen ist es, der Regierung zu schaden und das Vertrauen der Bürger in die Autorität dieser Regierung zu untergraben. Dies mit dem Ziel, um bei den nächsten Wahlen die rechten Parteien zu bevorteilen. Eine Umfrage, durchgeführt wie immer von der Cadena SER, Radio und El Periódico de Catalunya. Sind Sie mit einem neuen Ausgangsverbot wegen Covid einverstanden? Sí, ja, meinen 70%. Nein, no, meinen 30%. Greetings from Cumbria to all the listeners of Niemandsland, 91.4 FM. It's celebrating 20 years on the air. Voice of the Free, that's wonderful. Dann gibt es das sogenannte Politbarometer für Barcelona. Laut der halbjährlichen Großerhebung über die städtische Politik in Barcelona liegt auf dem ersten Platz der Problemskala in Barcelona das Thema Sicherheit. 14% gaben an, dass die Sicherheit, das heißt Kriminalität und Bedrohung, die erste Sorge der Bürger sei. An zweiter Stelle mit 8,4% geht es um die municipalen Verwaltungsangelegenheiten. Dann Arbeitslosigkeit und Arbeitsbedingungen 8,1%, Zugang zum Wohnraum 8,1%, Sauberkeit 6,5%, wirtschaftliche Probleme 5,0%, Tourismus wird von 3,9% als Hauptproblem angesehen, Umweltverschmutzung und Umwelt 3,7%, soziale Werte und dann das Fehlen von zivilem Verhalten 3,6%, Covid-19 nur 3,6% an 10. Stelle, an 11. Stelle Verkehrsstaus und Verkehr 3,4% und dann mit 3,3% auf Platz 12 wird beklagt, dass es zu viele Fahrräder und diese Elektroroller gibt. Die Bewertung der Politiker. Erstaunlicherweise liegt der Politiker, der eigentlich nichts tut, in der Opposition sitzt. Es ist ein alter Herr, der ab und zu mal irgendwo eine Festrede schwingt. Der hat 5,5%. Ernest Maragall. Hört, hört. Bürgermeisterin Ada Colau ist leicht in der Gunst der Befragten gestiegen mit 4,7% statt 4,3% auf Platz 2. Jaume Collboni auf den gleichen Rang mit 4,7%, Elsa Artadi mit 4,7%, Joseph Beau 3,2%. Zum Schluss, an letzter Stelle, liegt Manuel Valls mit nur 2,5%. Immer auf einer Skala von 10. Waldbrände 2. Ein neuer Waldbrand hielt die Gegend von Cap de Creus in Nordkatalonien in Angst und Schrecken. Ein Autofahrer hatte eine Zigarettenkippe aus dem Fenster geworfen und im Nu stand der Berg in Flammen. 2,5 Tage brauchte die Feuerwehr, um den gewaltigen Brand bei Llança und Port de la Selva zu löschen. 400 Hektar Waldfläche sind verbrannt. 350 Anwohner mussten evakuiert werden. Thema Botellones. Und natürlich der Klassiker der Pandemie-Epoche, die wilden Sauf- und Kiff-Partys an Stränden und Plätzen. 4.357 Personen, die trotz der nächtlichen Ausgangssperre Remi-Demi veranstalteten, darunter massenhaft eingereiste Touristen, mussten von der Guardia Urbana vertrieben werden. Laut Angaben der Polizei waren es mehrheitlich eingereiste Partytouristen, die am Strand der Barceloneta erst nach mehrmaligen Aufforderungen der Polizei widerwillig das Feld räumten. Die meisten sind Franzosen, Holländer, Deutsche und Italiener, meistens zwischen 20 und 30 Jahre alt. Ein Italiener mit Italienfahne als Cape stellte sich vor die Polizeikette und brüllte wie am Spieß »Italia, Italia«. Dabei trommelte er sich auf die Brust. Es fällt auf, dass sehr viele volltrunkene Gestalten dort herumtorkelten. Thema Homophobie. Eine Gruppe von Berufskriminellen, Intensivtäter, hat am vergangenen Dienstag auf dem Montjuïc einen 42 Jahre alten Mann mit Knüppeln niedergeschlagen und ausgeraubt. Dabei hatten die Schläger schwulenfeindliche Sprüche gerufen. Der Polizei gelang es, 3 der Täter festzunehmen. Neben dem üblichen Raubüberfalldelikt hat die Staatsanwaltschaft jetzt auch Anklage wegen Hassdelikts erhoben. Kunststadt Barcelona. 78 Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler hat die Stadt Barcelona für 600.000 Euro gekauft, um sie als Dauerausstellungsobjekte in den Museen MACBA und MNAC MNAC zu installieren. Das Projekt heißt Öffentlicher Kunstfonds der Stadt Barcelona. Es geht um die Erstellung eines städtischen Kunstschatzes aus dem Kunstschaffen der Stadt selbst, wie Antonia Maria Perelló als Mitglied der Jury, die die Werke auswählt, erklärte. Die Auswahl der 78 Kunstwerke wurde unter einem Angebot von 3.285 Werken getroffen, die von Galerien und Künstlern in den Wettbewerb eingebracht wurden. Kriterien zur Auswahl seien die Qualität und der Beitrag der Werke zum Kunstschatz der Stadt gewesen, so die Sprecherin. Unter den Werken befindet sich auch eine visuelle Installation der Künstlerin Noda Ancarola unter dem Namen La Inocencia del Mal, die Unschuld des Bösen. Noda hatte vor 2 Jahren mit einer Installation über Walter Benjamin und Port Bo im Palacio de la Virena auf sich aufmerksam gemacht. Weitere Namen der ausgewählten Künstler und Künstlerinnen sind Antoni Abad, Giulia Spinola, Mabel Palacín, Bernat Tabio. Barcelona Buchsommer. Die Aktion Llibrestiu Buchsommer, organisiert vom Buchhandelsverband, war ein eher bescheidener Versuch, um die 2 entgangenen Sant Jordi Buchfeste zu ersetzen und Bücher und Autoren auf die Straße zu bringen und mit den Käufern zusammenzubringen und das Lesepublikum anzulocken. Dabei hatten die Buchhändler vieles gegen sich. Es gab wenig Werbung für diese Veranstaltung, alles wurde rasch improvisiert und die Pandemie hat allerlei Hindernisse errichtet, wie man weiß, um eine Art Bücherverkaufsmesse auf Straßen und Plätzen zu organisieren. Llibrestiu war also, wie erwartet, kein großer Erfolg. Dennoch gab es ein paar Höhepunkte, wie die Veranstaltung im Buchladen Finestres, wo der Autor Mark Baker seinen Roman Nam vorstellte, einen Roman über den Vietnamkrieg. Auch gab es Autoren, die ihre Bücher signierten, wie Rosa Rivas, Milena Busquets oder Laia Fabregas. Und die letzte Meldung betrifft die BCM Crime City, die Hauptstadt des Verbrechens. Laut Angaben der autonomen katalanischen Polizei Mossos d'Esquadra ist die Zahl der sexuellen Aggressionen bzw. Sexualdelikte im ersten Halbjahr dieses Jahres um 33% gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Insgesamt seien es 394 Fälle gegenüber 296 im Jahr 2020. Wie der Generalsekretär des Inneren der Generalitat, Herr Oriol Amorós, mitteilte, seien beunruhigend mehr Fälle von sexuellen Aggressionen zu verzeichnen. Es sei besorgniserregend und man müsse etwas dagegen unternehmen. So habe man die neue Brigade gegen sexuelle Aggressionen gebildet, die UCAS, die auch von der Guardia Urbana unterstützt werde. Auch wolle man den Druck auf die sogenannten stadtbekannten Intensivtäter erhöhen. Dies sei eine Priorität für die Verbrechensbekämpfung hier in Barcelona. Die Mossos geben an, dass sie allein aus diesem Intensivtäterkreis 111 Individuen verhaftet hätten, die 4.475 Delikte begangen haben. Nur einer von ihnen habe bereits alleine über 50 Straftaten begangen und sei schon 19 Mal verhaftet worden. Nummer 2 auf dieser feinen Liste ist ein Subjekt mit 15 Verhaftungen und 49 begangenen Straftaten. Die meisten Delikte sind Diebstahls- und Straßenraubdelikte, 57%, Mobiltelefone 23%, Handtaschen 5%, Luxusuhrenraub. Welcome in der Crime City Barcelona. Anys de Ràdio Lliure a Barcelona. 30 anys contrabanda FM 91.4. Una veu lliure en un món poc lliure. Terra de ningú, ni mans l'any. Kinowelt im Niemandsland. Es gibt ein paar neue Filme von Frau Laura Poitras. Sie ist bekannt geworden durch ihre Arbeiten zusammen mit Edward Snowden. Es geht um den totalen Kontrollverlust. Im neuen Berliner Kunstverein zeigt Laura Poitras neue Arbeiten. Schockierend ist das Anwenden von Spyware gegenüber Menschenrechtlern. Man wird langsam herangeführt, schreibt die Taz über diesen Film, an das Gräuel dieser Zeit in Laura Poitras neuesten Videoarbeiten, die in Kooperation mit Sean Vegetzi entstanden sind und aktuell im neuen Berliner Kunstverein NBK gezeigt werden. Herangeführt an das Gefühl der Hilflosigkeit angesichts übermächtiger Strukturen. Poitras kennt sich mit staatlichen Repressionen aus. Die US-amerikanische Filmemacherin steht seit ihrem Film über die US-Besetzung des Irak, My Country, My Country, auf der Terrorist Watchlist und scheute auch vor der Zusammenarbeit mit Amerikas Staatsfeind Nummer 1 nicht zurück. 2014 veröffentlichte sie mit Citizen 4 einen Film über den Whistleblower Edward Snowden. Es ist besonders hilflos, wer den übermächtigen Strukturen nicht entfliehen kann. Eingesperrt auf einem riesigen Gefängnisschiff zum Beispiel. Besonders bedrohlich wirkt das vor New York verteute Schiff, das entweder der Brutalismus-Hochzeit oder Gotham City entsprungen sein muss, weil es in Poitras Film nur von außen zu sehen ist. Möglicherweise sehen wir an einer Stelle Inhaftierte über einen Zaun lugen. Ansonsten geben nur die abgefangenen Funksprüche der Wärter und Wärterinnen Einblick in den Gefängnisalltag. Und der ist hart. Regelmäßig kommt es zu Gewalteskalationen, Bränden oder Pfefferspray-Einsätzen. Die Pandemie scheint hier nicht zu existieren. Immerhin werden die Insassen regelmäßig in Schlafsälen mit 50 Betten unter Quarantäne gestellt. Da wundert es kaum, dass das Schiff unter den Gefängnissen in New York die höchste Covid-19-Todesrate verzeichnet. Gänzlich Horroratmosphäre versprüht auch der nächste Film, Heart Island. Es ist eine Insel, wie aus einem Stephen King-Roman entsprungen. Verlassene Gebäude, tote Bäume und eine ganze Menge Leichen. Die müssen Gefängnisinsassen von Rikers Island hier nämlich regelmäßig vergraben, wenn niemand Anspruch auf die Toten erhebt oder sich die Angehörigen kein Begräbnis leisten können. Die Häftlinge sieht man so im kalten Frühlingswind auf den Massengräbern stehen, auf Erde wartend, die ein Bagger ihnen vor die Füße wirft. Abstandsregeln befolgen auch sie im pandemiegebeutelten New York nicht. Als Zuschauerinnen ist man hier ganz nah dran. Kameradrohnen sind für filmische Einsätze wie diese ein echter Gewinn. Wie gefährlich der Fortschritt durch Technik, aber auch für jeden Einzelnen werden kann, wird im letzten Raum im NBK deutlich, der sich gänzlich der digitalen Überwachung widmet. Poitras ist in der Vergangenheit selbst Opfer von Überwachung geworden. 2012 ist die 57-Jährige deswegen sogar nach Berlin gezogen, um ihre Quellen zu schützen. Für ihr neues Projekt Terror Contagion dokumentiert die Regisseurin die laufenden Ermittlungen von Forensic Architecture gegen den israelischen Cyberwaffenhersteller NSO Group. In einigen Ländern, darunter auch die USA, ist es der Firma eigentlich untersagt zu agieren, doch die Spyware Pegasus ermöglicht es trotzdem, weltweit Menschen zu überwachen. Ein falscher Klick auf dem eigenen Smartphone und schon kann Pegasus alles mitlesen und sogar selbst Nachrichten verschicken. Die Interessentenliste der Software liest sich wie ein Who is Who der Evil States. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, auch in einigen diktatorisch regierten afrikanischen Staaten ist die Firma aktiv. Besonders fassungslos machen die Zielpersonen, die Opfer von Pegasus werden. Darunter sind Journalisten, Menschenrechtler, Menschenrechtlerinnen und Aktivisten, Aktivistinnen. Auch die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi soll mit Hilfe der NSO Group möglich geworden sein, was das Unternehmen natürlich bestreitet. Überhaupt scheint die Firma kein Problem damit zu haben, dass sie Diktaturen ihre schmutzige Arbeit erleichtert. Ihre Kunden nutzen die Dienste der NSO Group lediglich, um gegen Terrorismus vorzugehen, sagt zumindest Mitbegründer Shalef Hulio. Dass Staaten wie Saudi-Arabien ein anderes Terrorverständnis haben als die meisten westlichen Staaten, ist anscheinend zweitrangig. Die Ausstellung Circles von Laura Poitras, der neue Berliner Kunstverein in Berlin, geht noch bis zum 8.8. Yeah. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Gerade ist auch der Kinobeitrag von Bammel hier bei mir eingetroffen, in meinem Medienzentrum. Ich bringe ihn mal schnell. Hey Bammel, hallo. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bambule auf der Leinwand, dem Kinomagazin im Radio Niemandsland. Bevor ich zu meiner heutigen Filmvorstellung komme, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Denn Dedi hat es bereits erklärt, im Sommer machen wir so ein bisschen zurückgefahrenes Programm. Im August wird es nur ganz wenig bis gar nichts geben und deswegen greife ich heute ein bisschen weiter vor. Außerdem denke ich, dass ihr im Sommer alle ein bisschen in die Sommerfrische fahrt und im Moment sieht es ja so aus, als wenn wir alle so ein bisschen zurückkehren zur alten Normalität. Ich persönlich neige dazu zu sagen, es wird alles noch viel bekloppter wie vorher. mehr Verkehr, mehr Irrsinn und um diesen Alltag ein bisschen zu entfliehen, finde ich, nach wie vor ist das Kino eine gute Möglichkeit. Nach wie vor gibt es tolle Open-Air-Kino-Veranstaltungen hier in Barcelona, darauf bin ich schon näher eingegangen. Und bevor wir zu der Kulturveranstaltung kommen, die ich heute vorstellen möchte, muss man eben auch sehen, dass mit den neuen Verhältnissen unter Corona alles irgendwie anders ist. Man muss überall länger Schlange stehen, man muss länger warten, man muss getestet oder geimpft sein. Und alle haben andere Vorschriften und es ist ein bisschen nervig, finde ich. Und deswegen kann es gar nichts schaden, sich im Vorfeld Tickets zu besorgen, wenn man ins Kino geht. Das mache ich inzwischen fast immer. Sonst steht man nämlich manchmal auch mit langem Gesicht da. Und um das zu vermeiden, komme ich heute auf ein Filmfestival zu sprechen, das bei den Machern vom Radio Niemandsland und dem gesamten Personal und den Menschen, die mit Radio Contrabanda solidarisch sind, sehr beliebt sind. Ich habe die über die Jahre immer mal wieder Leute von Contrabanda in der Schlange am Eingang zu diesem Festival getroffen. Und wovon spreche ich? Ich spreche von dem Musikdokumentarfilmfestival in Edit. Jetzt werdet ihr sagen, spinnt der? Das ist doch immer im Herbst, im Oktober oder im November. Ja, ganz genau. Aber seit ein paar Tagen kann man Tickets kaufen. Das Programm steht auch schon teilweise. Es gibt ein paar tolle Sachen dort zu sehen. Wann geht's los? 28. Oktober bis 7. November. Man kann jetzt schon Tickets kaufen. Und ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee, sich da vorfeld anzumelden. Denn die Eintritte sind dieses Jahr sehr stark eingeschränkt, wenn es denn überhaupt stattfindet, weil wer weiß schon, was im Oktober ist, beziehungsweise im November. Ja, die Preise, finde ich, sind sehr moderat. Es gibt so ein 5er-Ticket für 30 Euro. Wer ein bisschen mehr ausgeben will, kann auch mehr anlegen. Und die Einzel-Tickets kosten 8 Euro. Wo finden wir das? In -edit.org. Dort sind alle Infos und auch schon die ersten Filme veröffentlicht. Und da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz drauf zurückkommen. Nur kurz, weil es macht keinen Sinn, ein Festival ausführlich vorzustellen, das erst im Oktober oder November beginnt. Aber sie haben zum Beispiel am Start Don't Go Gentle, ein Film about The Idols, die irre Punkband aus Bristol, aus dem UK. Dann gibt es einen tollen Film, der heißt Fanny, The Right to Rock, über eine Frauen-Hardrock-Band aus Kanada. Einen neuen Dokumentarfilm über Lydia Lunch, The War Is Never Over, die Ikone der Wave und Sadomaso, Sexo, Performer, Poeta. Sie ist einfach irgendwie sehr, sehr vielseitig aus New York. Dann gibt es einen neuen Film über Moby. Der ist inzwischen auch schon 30 Jahre unterwegs und einen ziemlich interessanten Film, Nueve Sevillas, über die neue Flamenco-Welle aus Sevilla. Auch da bestimmt was Spannendes dabei für euch. Also einmal auf die Website schauen, inedit.org, und dann hoffe ich, dass ihr den August gut über die Bühne bringt und dass wir uns dann im September wiedersehen und dann ist es auch schon gar nicht mehr so hin bis zum In-Edit Film Festival. Habt ein paar schöne Sommertage, alles schön ein bisschen langsamer machen und im Kino ist es kühl und dunkel. Tschüss. Jo, tschüss auch, vielen Dank für den Beitrag. Wir werden uns dann auf dem In-Edit Festival wiedersehen. Dann sage ich nur noch tschüss, einen schönen Sommer, bleiben Sie gesund, überleben Sie die Katastrophen, die nahen und die fernen, erholen Sie sich gut und ich hoffe, wir hören und sehen uns wieder nach den Sommerferien. Agur, adeo, goodbye. Sommer, Sommer, Sommer. Ich liebe den Sommer. Ich liebe das Radio. Radio Sommer in Niemandsland. Radio Sommer.